Zur Gratulation zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fasong 14 fand am 12. Juli auf dem Erziehungsplatz der historischen revolutionären Gedenkstätte Pyeongchon in Pyongyang eine Zusammenkunft der Arbeiter und Gewerkschaftler statt. Daran nahmen Teil der Abteilungsleiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Ilfan, Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Funktionäre und Mitglieder des Gewerkschaftsverbandes und Arbeiter. Vor der Veranstaltung legten die Teilnehmer an den Mosaikwandgemälden mit den Bildern von den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Die Redner betonten auf der Veranstaltung, dass der gelungene Testschuss der Rakete eine nachhaltige Demonstration des heroischen Geistes des starken Landes von Baekdusan und seiner grenzenlosen Staatsmacht sei und als ein großer Sieg über die hässlichen Feinde gelte, die tollwütig versuchen, den kraftvollen Vormarsch der DEVRK aufzuhalten. Die unvergänglichen Verdienste des verehrten Marschalls Kim Jong-un, der das Land dazu geführt habe, seine Macht als unbesiegbare Atommacht im Osten und Staat mit hochentwickelter Raketentechnik im Weltniveau zu demonstrieren und die helle Zukunft der Sonnennation zuverlässig garantiert habe, werden mit dem Gedeihen des Südkorea ewig unvergessen bleiben.